über Körper und Blut. Sehen wir dorthin mit den Gedanken, wo Glaube und Knut der Menschheit ruht. An solchen Orten fallen die Schleier verborgener Wünsche und verbotener Angst. Und ihr Geheimnis taucht ein in die Bilder von Zeit und Raum, von Sagen und Traum, fliege frei. Tanze in Träumen, fliege frei. Tanze mit der Sehnsucht, fliege frei. Tanze mit der Fantasie. Zeit in diesen Welten, nur ein kurzer Halt, nur ein kurzer Tritt. So nehmen doch stets Herz und Verstand von jedem Flug ein Andenken mit. Fliegen frei, tanzen, träumen, fliegen frei, tanzen mit der Sehnsucht. Und Verstand von jedem Flug ein Andenken. Fliege